Kundgabe 6434. Empfangen durch Bertha Dudder am 25.12.1955. Licht aus der Höhe. Gottes Wort. Die Welt steht unter einem gewaltigen Druck. Die Menschen auf der Erde werden von Kräften der Finsternis beherrscht. Und es ist von größter Dringlichkeit, dass in die Dunkelheit ein Licht leuchtet, dass die Menschen mit Kraft erfüllt werden, um den sie bedrängenden Kräften Widerstand zu bieten. Ohne Licht versinken sie in die Tiefe. Ohne Licht finden sie keinen Weg, keine Möglichkeit zu entfliehen. Und darum lässt Gott immer wieder sein Licht zur Erde strahlen. Er kommt selbst zur Erde wie einst, nur nicht in der Verkörperung als Mensch, sondern in seinem Wort. Er sucht sich gleichfalls eine menschliche Form, in die er sein Licht ergießen kann, dass es leuchte weithin in die dunkle Nacht. Er verkörperte sich im Geiste derer, die willig sind, ihm zu dienen. Es ist gleicherweise eine Niederkunft, weil die gleiche Finsternis über die Erde gebreitet liegt, die Gott erbarmt, und er deshalb wieder das Licht zur Erde strahlen lässet, wie einst. Doch einstens standen die Menschen am Anfang eines Weges, der zur Höhe führen konnte. Nun aber sind sie kurz vor dem Ende des Weges angelangt. Aber ein großer Aufstieg ist nicht erreicht worden. Und bald wird er zu Ende gegangen sein. Ob er aber herausgeführt hat aus der Finsternis? Ob die Menschen dem Lichtschein nachgehen werden, der ihnen jetzt noch leuchtet? Ob sie den rechten Weg im Licht finden werden und ihn noch einschlagen, ehe es zu spät ist? Die dunklen Gewalten üben ihre Herrschaft aus in einem Maße, dass Gott eingreifen wird, um ein Ende zu bereiten. Und dennoch sind die Menschen diesen Kräften nicht schutz- und hilflos preisgegeben. Denn Gott selbst hat ein Licht entzündet, das so hell leuchtet, dass jeder Mensch die Gefahr erkennen kann, in der er lebt. Denn dieses göttliche Liebelicht deckt alles auf. Es entlarvt auch den, der den Menschen übel will und der sie unter einer Maske zu verführen sucht. Das göttliche Liebelicht strahlt so hell, dass jeder sehen kann, was sich abspielt in der Welt, wenn er nur seine Augen öffnet, wenn er nur nicht das Licht selbst verdunkelt durch seinen Willen, der noch voll und ganz dem Gegner Gottes zugewandt ist. Das göttliche Liebelicht ist wieder von Gott selbst entzündet worden, und es strahlt zur Erde herab, weil in dem finsteren Erdbereich große Not ist und wieder nur die Liebe diese Not beheben kann, wie einst, als das Licht von Ewigkeit selbst zur Erde niederstieg. Und es sprach Gott selbst die Menschen an durch den Mund des Menschen Jesus, der als Seele des Lichtes von Liebe erfüllt war und darum die rechte körperliche Form wurde, in der Gott selbst sich bergen konnte, um durch den Menschen Jesus zu reden zu allen Menschen. Und so auch spricht Gott heut wieder die Menschen an. Er redet selbst durch Menschenmund. Er lässt das Licht der Wahrheit erstrahlen in die Herzen der Menschen, die es willig anhören. Er leitet sein Wort zur Erde nieder. Und es brauchten die Menschen nicht mehr in der Finsternis zu wandeln, die sich von seinem göttlichen Liebelicht anstrahlen lassen. Hell und klar liegt vor ihnen nun der Weg, der nach oben führt. Und es gibt keine dunklen Bereiche mehr für den, der sich des göttlichen Liebelichtes bedient. Denn dieser braucht nur zu Jesus Christus zu rufen, und es wird die Dunkelheit von ihm weichen. Er wird nicht mehr den finsteren Gewalten ausgeliefert sein. Denn es ist immer und ewig das gleiche Licht, das den Menschen auf Erden leuchtet. Das Licht des Kreuzes. Die Erkenntnis von dem Liebe- und Erbarmungswerk Jesu Christi. Das rechte Verständnis für die Menschwerdung Gottes in Jesus. Und der Glaube an die Macht und Kraft, die im Anruf seines geheiligten Namens liegt. Jesus Christus, der göttliche Erlöser, ist das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und ob er selbst zur Erde kam, ob das Wort aus der Höhe ihn kündet, von ihm allein strahlt das Licht aus, und ohne ihn ist Finsternis auf Erden und auch im geistigen Reich. Denn er selbst ist das Licht von Ewigkeit, das immer strahlen wird in die Unendlichkeit und das auch nun wieder zur Erde leuchtet, auf dass alle Menschen den Weg finden zu ihm, auf dass sie heimkehren in ihr Vaterhaus. Amen.